Zeitgeschichte 2 2019. In dieser Audioausgabe hören Sie folgende Beiträge. Raumnot als Obsession. Für Hitler ist der Krieg unausweichlich. Dabei gilt ihm die Revision von Versailles nur als Etappenziel. Wie besessen verfolgt der Diktator den Plan, Lebensraum im Osten zu erobern. Ein Text von Volker Ulrich. Hauen Sie ab! An der Westfront belauern sich Deutsche und Franzosen. Die größte Schlacht schlägt hier die Propaganda. Ein Text von Annika Brockschmidt. Verlorener Frieden. Fast um jeden Preis will Neville Chamberlain einen Krieg verhindern. Seine Appeasement-Politik scheitert. Trotzdem sieht Hitler den britischen Premier am Ende als Sieger. Ein Text von Andreas Krämer. Die letzte Fahrt. Die Admiral Graf Spee versenkt 9 britische Handelsschiffe. Dann wird der Jäger selbst zum Gejagten. Im Südatlantik erlebt die Wehrmacht ihre erste Niederlage. Ein Text von Andreas Molitor. Die letzte Fahrt. Die Admiral Graf Spee versenkt 9 britische Handelsschiffe. Dann wird der Jäger selbst zum Gejagten. Im Südatlantik erlebt die Wehrmacht ihre erste Niederlage. Ein Text von Andreas Molitor aus Zeitgeschichte, Audioausgabe 2 2019. Verdammt zähes Schiff, knurrte alte englische Kapitän trocken. Von der Brücke der Admiral Graf Spee muss er zusehen, wie seine Clement sich steil aufrichtet und dann senkrecht auf 4000 Meter Tiefe geht. Neben ihm steht der Kommandant des deutschen Kaperschiffs. Auch er ist nicht in Feierlaune. Viel zu lange hat sich die Admiral Graf Spee damit geplagt, den englischen Dampfer auf den Meeresgrund zu schicken. Zuerst wurden die Bodenventile der Clement geöffnet. Ohne Wirkung. Dann zündeten die Sprengpatronen nicht. Mehrere Torpedos verfehlten ihr Ziel. Erst die Geschosse aus den mächtigen 28 cm Drillingsgeschützen reißen den Rumpf der Clement auf. Es ist der 30. September 1939, 50 Seemeilen vor der brasilianischen Küste. Der erste Einsatz des vielleicht modernsten Kriegsschiffs der Welt gegen den Feind. Das Bordflugzeug der Admiral Graf Spee hat die Beute entdeckt. Die Clement aus Liverpool, unterwegs mit Pfeffer, Mehl, Zement und Autoreifen von New York zu brasilianischen Häfen. Der einmotorige Flieger signalisiert dem Frachter, er solle seinen Funkverkehr sofort einstellen. Der ignoriert die Warnung und funkt noch 11-mal R für Raider, also Kaperschiff, sowie die exakte Position. Als das Verkehrsboot mit dem Prisenkommando der Spee die Clement erreicht, ist die Mannschaft schon in die Rettungsboote geflüchtet. Die Crew hat noch in aller Eile sämtliche Unterlagen über Bord geworfen und beide Funkstationen zerstört. Hans Langsdorff, der Kommandant des deutschen Panzerschiffs, ist ein Offizier, der sich streng an die Regeln hält. Nach internationalem Seerecht sind Kaperungen feindlicher Schiffe zu Kriegszeiten erlaubt. Langsdorff sorgt dafür, dass die Seeleute der Clement von anderen Schiffen aufgenommen werden. Please save lifeboats of Clement, lässt er mitsamt der Position an neutrale Dampfer in der Gegend funken. Der Kapitän und der Chefingenieur des versenkten Frachters werden auf der Spee einquartiert und erhalten warme Schlafanzüge. Fotos zeigen den englischen Schiffsführer beim entspannten Smalltalk mit Langsdorff an Deck sitzend. 40 Tage zuvor, am 21. August, ist die Spee mit mehr als 1000 Mann an Bord unter den Klängen von Musidenn in Wilhelmshaven ausgelaufen. Krieg liegt in der Luft. Der Kommandant gibt die Aufgabe bekannt, unbemerkter Durchbruch in den Atlantischen Ozean, bei Kriegsausbruch mit England, Handelskrieg im Südatlantik. Die Admiral Graf Spee ist noch in den späten 20er Jahren entwickelt worden, unter den Auflagen des Versailler Vertrages, wonach die Höchsttonnage 10.000 Tonnen Wasserverdrängung nicht überschreiten darf. Ihre Konstrukteure sind der Maxime, stärker als jedes schnellere und schneller als jedes stärkere Schiff, gefolgt. Das Panzerschiff schafft 28,5 Knoten, führt aber nahezu die Bewaffnung eines weit größeren Schlachtschiffs. zwei 28 cm Drillingsgeschütztürme, 8 15 cm Geschütze, 8 Torpedorohre sowie opulente Flakbewaffnung. Ein neuartiger Dieselmotor mit 55.000 PS verleiht dem Schiff eine bis dato für unmöglich gehaltene Reichweite. Britische Journalisten geben der Spee den Spitznamen Westentaschen-Schlachtschiff. 1934, beim Stapellauf in Wilhelmshaven, wird sie feierlich auf den Namen jenes Admirals getauft, der 20 Jahre zuvor mit seinen beiden Söhnen und 2200 Marinesoldaten in einem Gefecht mit den Briten bei den Falklandinseln untergegangen ist. Das Kommando auf der Spee führt seit Oktober 1938 Kapitän zur See Hans Langsdorff, geboren 1894 in Bergen auf Rügen. Entgegen der Familientradition, wonach man entweder Pfarrer oder Richter wurde, entscheidet er sich für die Marineoffizierslaufbahn und überlebt 1916 als Leutnant auf dem Linienschiff Großer Kurfürst die Skagerrak-Schlacht und danach auf Minensuche den Rest des Ersten Weltkriegs. Bei der Mannschaft der Spee genießt er großes Ansehen. Das Wohl der ihm anvertrauten Matrosen ist ihm höchstes Gebot. Der Handelskrieg gehört zum Kern der deutschen Marinestrategie gegen die weit überlegene englische Flotte. Englands große Schwäche ist die völlige Abhängigkeit von Importen. Deutsche U-Boote, Panzerschiffe und Kreuzer sollen Handelsschiffe angreifen und die britische Flotte zwingen, sie durch kampfkräftige Einheiten zu sichern, die dadurch an anderen Seekriegsschauplätzen nicht zur Verfügung stehen. Die ersten Wochen an Bord der Spee vergehen mit Warten. Während die Wehrmacht Polen überrennt, beobachten die Männer Wale und Schwärme fliegender Fische, singen auf dem Oberdeck Soldaten- und Seemannslieder und lassen sich braun braten. Noch muss die Spee sich in den Weiten des Südatlantiks verborgen halten. Für uns ist es gerade kein erhebendes Gefühl, immer nur aufzupassen, um ja nicht gesichtet zu werden, vertraut der Maschinenobermaat Hans Götz seinem Tagebuch an. Viel lieber möchten wir auch kämpfen und den Engländern die Hölle heiß machen. Am 27. September 1939 verkündet der Kommandant den Befehl der Seekriegsleitung. Die Panzerschiffe haben durch Vorstöße in die Operationsgebiete den Handelskrieg aufzunehmen. Im Suchzickzack, kreuzend zum vermuteten Kurs der englischen Dampfer, bewegt sich die Spee zunächst im Südatlantik zwischen der Ostküste Südamerikas und der Westküste Afrikas und dann bis hinein in den Indischen Ozean. Die Graf Spee wurde kühn und unternehmungslustig geführt, wird Winston Churchill, zu jener Zeit erster Lord der Admiralität, später urteilen. Ihre Taktik war, irgendwo kurz zu erscheinen, ein Opfer zur Strecke zu bringen und dann wieder in der Unendlichkeit des Ozeans zu verschwinden. Damit sie nicht entdeckt wird, vermeidet sie unnötige Funksignale und läuft keinen Hafen an. Diesel und Proviant erhält das Panzerschiff auf hoher See vom Versorger Altmark, der auch das Gros der bei den Kaperungen gefangenen britischen Seeleute aufnimmt. Geschickte Tarnung soll den Feind irritieren. Langsdorff lässt an Bord Attrappen eines Geschützturms und eines zweiten Schornsteins bauen und bei den meisten Kaperungen das Namensschild seines Schiffes durch eines mit der Aufschrift Admiral Scheer ersetzen. Beim Herannahen an englische Frachter setzt die Spee die französische Trikolore und erst beim Aufdrehen vor dem Beuteschiff, den Regeln des Kriegsvölkerrechts entsprechend, die deutsche Kriegsflagge. Binnen wenigen Wochen erwirbt die Spee sich den Ruf eines gefürchteten Jägers. Es gelingt ihr, 9 britische Frachter mit einer Gesamttonnage von mehr als 50.000 Bruttoregistertonnen zu versenken. Langsdorff lässt beschlagnahmen, was zur Ergänzung der eigenen Vorräte zu gebrauchen ist. Mehl, Zucker, Butter oder Kartoffeln. Der Rest wird auf den Meeresgrund geschickt. Kein einziges Besatzungsmitglied der gekaperten Schiffe verliert bei den Operationen sein Leben. All dies nährt den Mythos der Admiral Graf Spee. Ein Kriegsschiff, binnen wenigen Monaten zur Legende verklärt, obwohl es noch keine einzige Schlacht geschlagen hat. Ende November ist die Spee reif für eine Überholung in Deutschland. Langsdorff befiehlt jedoch zunächst Kurs Richtung Mündung des Rio de la Plata. Er hofft auf einen letzten großen Coup. Erst danach soll es zurück in die Heimat gehen. Er ahnt wohl, dass sein Schiff längst zum Gejagten der mächtigsten Marine jener Zeit geworden ist. Später wird Churchill das Schicksal der Spee mit dem einer Schnittblume vergleichen. Schön anzusehen und doch dem Tode geweiht. Der Morgen des 13. Dezember. Um 6.10 Uhr kommen drei Schiffe in Sicht. Als sich offenbart, dass es sich um britische Kriegsschiffe handelt, den schweren Kreuzer Exeter und die leichten Kreuzer Ajax und Achilles, ist es zu spät zum Abdrehen. Bei einer Flucht hätte die Spee die schnelleren englischen Schiffe im Nacken gehabt. Vielleicht will Langsdorff aber auch beweisen, dass der Stolz der deutschen Kriegsmarine nicht nur wehrlose Frachter versenken kann. Mit den Worten »Wollen wir die mal nehmen?« eröffnet er die erste Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs. Das deutsche Panzerschiff ist waffentechnisch überlegen, hat es aber mit drei Gegnern zu tun. Insbesondere Ajax und Achilles sind schneller und wendiger als die Spee und nehmen ihren Gegner in die Zange, sodass der nach beiden Seiten schießen muss. Langsdorff führte sein Schiff wie einen Zerstörer, rekonstruiert der Marinehistoriker Jan Markus Witt das Gefecht. Ständig befahl er schnelle Kurswechsel, was seine Geschützführer zwang, sich immer wieder neu auf ihre Gegner einzuschießen. Vor allem die Exeter bekommt schwere Treffer ab. Die beiden britischen leichten Kreuzer dagegen können das deutsche Panzerschiff ungestört von Achtern mit einem Hagel von 15 cm Granaten überschütten, schreibt Friedrich Wilhelm Rasenack, artillerietechnischer Offizier auf der Spee, in seinem 1957 erschienenen Buch über seine Zeit auf dem Schiff. Nach einem weiteren Volltreffer dreht die Exeter kampfunfähig ab. Aber die beiden leichten Kreuzer halten Tuchfühlung. Sie werden die lange gesuchte Spee nicht entkommen lassen. Auch die Spee ist schwer getroffen. Die Geschosse haben Löcher in die stählerne Außenwand gerissen, durch die bei schwerem Seegang Wasser eindringen wird. Die Anlagen für Ölreinigung und Frischwassererzeugung, alle drei Kombüsen sowie die Bäckerei sind zerstört, die Mehlvorräte nach einem Wassereinbruch vernichtet. 36 Besatzungsmitglieder sind bei dem Gefecht ums Leben gekommen, 60 verletzt worden. Blutspuren zeigen überall den Weg der Verwundeten, schreibt Rasenack in seinen Erinnerungen. Es riecht nach Brand, Blut und Eisen. Etliche Matrosen sind von Geschossen und Splittern völlig zerfetzt worden. Auf den englischen Schiffen werden 72 Tote gezählt, die meisten auf der Exeter. Langsdorff ist klar, dass sein schwer beschädigtes Schiff dringend instand gesetzt werden muss. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung und lässt Montevideo ansteuern, den nächstgelegenen neutralen Hafen, wohl wissend, dass die Spee dort in der Falle sitzt. Da Schiff mit Bordmitteln für den Durchbruch in die Heimat nicht klargemacht werden kann, entschluss nach dem La Plata zu gehen, auf die Gefahr hin, dort eingeschlossen zu werden, heißt es im Gefechtsbericht jenes Tages. Am späten Abend läuft die Spee in den Hafen von Montevideo ein. Dem britischen Botschafter werden 61 Gefangene übergeben, die Offiziere der versenkten Frachter. Es beginnt ein dreitägiger diplomatischer Nervenkrieg. Uruguay ist zwar neutral, aber wirtschaftlich von Großbritannien abhängig. Der britische Botschafter übt Druck auf die Regierung aus. Das deutsche Panzerschiff soll umgehend wieder auslaufen. Schließlich gewährt die Regierung Uruguays eine Frist von 72 Stunden. Viel zu wenig, selbst für die notdürftigsten Reparaturen. Außerdem gelingt es dem britischen Geheimdienst, eine gezielte Desinformation über das Eintreffen einer großen Zahl englischer Schiffe zu streuen, die vor der Mündung des Rio de la Plata auf einen Ausbruchsversuch des deutschen Panzerschiffs lauern. Langsdorff steckt im Dilemma. Soll er der Tradition der Marine folgen, die einen heldenhaften Untergang in einer aussichtslosen Seeschlacht fordert? Oder seinem Gewissen, das ihm nahelegt, das Leben von mehr als 1000 Soldaten nicht sinnlos zu opfern? Die Artilleriemunition der Spee reicht gerade noch für ein halbstündiges Gefecht. Ein Verbleib im Hafen ist gleichfalls keine Option. Die Spee würde dort entweder kampflos in die Hände des Feindes fallen oder zusammengeschossen werden. Auch einen Durchbruch, den Rio de la Plata aufwärts nach Buenos Aires ins deutschfreundlichere Argentinien, verwirft Langsdorff, da das Fahrwasser des Flusses für die Spee nicht tief genug ist. Die Entscheidung fällt am Abend des 16. Dezember. Unter diesen Umständen bleibt mir keine andere Wahl, als mein Schiff zu versenken, schreibt Langsdorff an den deutschen Gesandten in Montevideo. Überliefert ist sein berühmt gewordener Satz: Für mich sind 1000 junge Männer lebend mehr wert als 1000 tote Helden. Am Abend des folgenden Tages läuft die Spee aus. Ganz Montevideo wohnt dem Schauspiel bei, schreibt Rasenack. Die Kaianlagen und Molen sind schwarz von Menschen. In Erwartung einer finalen Seeschlacht. Außerhalb der Drei-Meilen-Zone steigt der Großteil der Mannschaft auf den deutschen Frachter Tacoma um und von dort auf argentinische Schlepper mit dem Ziel Buenos Aires. Manche der Deutschen bleiben dort für den Rest ihres Lebens. Andere schlagen sich nach Deutschland durch und kämpfen auf anderen Schiffen weiter. Der letzte Überlebende der Spee stirbt im Jahr 2017. Der Kommandant und etwa 40 Mann bleiben an Bord. 8 Kilometer vor der Küste ersterben die Motoren. Mit Handgranaten und Vorschlaghämmern zerstören die Männer des Einsatztrosses alles, was auf keinen Fall den Engländern in die Hände fallen darf. Geschütze, Fernsteuerungen, Schaltschränke, Zielgeräte, Empfangs- und Sendeanlagen. Zum Schluss verbleibt ein 6-köpfiges Sprengkommando auf der Spee. Die Männer verteilen die gesamte Restmunition, darunter 6 Torpedoköpfe, unten im Schiff, an den Motoren, den Munitionslagern, den Treibstofftanks und versehen sie mit Zeitzündern. Dann gehen auch sie von Bord. Langsdorff will auf seinem Schiff bleiben. Doch die Offiziere können ihn davon abbringen. Um 19.56 Uhr, als die Sonne gerade untergeht, schießt eine Stichflamme aus dem Panzerschiff hervor, die sich zu einer schwarzen gedrungenen Säule wandelt und von einem dumpfen Donner gefolgt wird, so das Kriegstagebuch. Kurz darauf bricht anscheinend am Heck ein riesiger Feuerball auf. Eine zweite, viel stärkere Explosion erfolgt. 3 Tage brennt das Schiff. Dann sinkt es auf den schlammigen Grund im Mündungsgebiet des Rio de la Plata. Dort ruht es auf nur 8 Meter Tiefe bis heute. Hitler ist außer sich vor Wut, als er von der Selbstversenkung der Spee erfährt. Großadmiral Erich Räder, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, erlässt wenige Tage später einen unmissverständlichen Befehl. Das deutsche Kriegsschiff kämpft unter vollem Einsatz seiner Besatzung bis zur letzten Granate, bis es siegt oder mit wehender Fahne untergeht. Der unausgesprochene Vorwurf der Feigheit muss Langsdorff schwer getroffen haben. Am 19. Dezember verfasst er einen Abschiedsbrief an den deutschen Botschafter in Uruguay. Ich kann nur noch durch meinen Tod beweisen, dass die Soldaten des Dritten Reiches für die Ehre der Flagge bereit sind zu sterben. Am Abend desselben Tages spricht er ein letztes Mal zu seiner Besatzung und schließt mit den Worten: Er werde der Welt die deutsche Ehre beweisen. Dann zieht sich Langsdorff auf sein Zimmer im Hotel de Emigrantes zurück. Dort findet ihn sein Adjutant am folgenden Morgen. Der leblose Kommandant des Panzerschiffs Admiral Graf Spee liegt ausgestreckt auf der Reichskriegsflagge, die Pistole in der rechten Hand. Der Autor des eben gehörten Beitrages, Andreas Molitor, ist freier Journalist. Er lebt in Berlin. Verlorener Frieden. Fast um jeden Preis will Neville Chamberlain einen Krieg verhindern. Seine Appeasement-Politik scheitert. Trotzdem sieht Hitler den britischen Premier am Ende als Sieger. Ein Text von Andreas Krämer aus Zeitgeschichte, Audioausgabe 2, 2019. In seinen letzten Lebensmonaten kämpfte Neville Chamberlain einen aussichtslosen Kampf. Wenige Wochen nach seiner Ablösung als britischer Premierminister am 10. Mai 1940 wurde bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert. Zudem machte er sich Sorgen um seine Lebensbilanz, seinen Platz in der Geschichte. Alles, wofür er gekämpft hatte, lag in Trümmern. Seine Arbeit für den Frieden war vergeblich gewesen. In den 3 Jahren seit seiner Regierungsübernahme waren Österreich, die Tschechoslowakei, Polen, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich in die Hände Hitlers gefallen. Deutschland war nun mit allen relevanten Mächten Eurasiens von Madrid bis Tokio verbündet. Die Luftwaffe flog Bombenangriffe auf London und Südengland und deutsche U-Boote bedrohten die Nachschubrouten des Königreichs über den Atlantik. Großbritannien stand mit dem Rücken zur Wand und sah sich erstmals seit Napoleon mit der Gefahr einer Invasion konfrontiert. Angesichts dieser verheerenden Bilanz seiner Appeasement-Politik musste Chamberlain sich schon zu Lebzeiten politische Naivität und strategische Blindheit vorwerfen lassen. Ohne Not habe er im Herbst 1938 im Münchner Abkommen die Tschechoslowakei und ihre strategische Schlüsselstellung preisgegeben. Durch schändliche Zugeständnisse habe er die Ehre der Nation verraten und Großbritannien an den Rand des Abgrunds geführt. Die Anschuldigungen gipfelten in dem moralischen Verdikt einer Komplizenschaft mit Hitler. Das Urteil der Nachwelt fällt meist etwas milder aus. Was die 12 dramatischen Monate vor Kriegsbeginn betrifft, werden bis heute 3 Entscheidungssituationen besonders kritisch beäugt. Das Verhalten Chamberlains im Umfeld der Münchner Konferenz im September 1938, die Garantieerklärung für Polen Ende März 1939 sowie das Scheitern der Bündnissondierungen mit Moskau im Sommer 1939. Wie konnte Chamberlain jemals auf Hitlers Wort vertrauen und die Tschechoslowakei ihrem Schicksal überlassen? Warum setzte die Londoner Regierung nach Hitlers Betrug vom März 1939, dem Einmarsch in die Resttschechei, einseitig auf Polen? Und warum wurden die Verhandlungen zum Aufbau einer Abwehrfront unter Einschluss der Sowjetunion im Sommer 1939 nur halbherzig betrieben? Kurzum, war die Appeasement-Strategie ein fataler Irrweg? Im Mai 1937 trat Neville Chamberlain sein Amt als Premierminister mit großem Sendungsbewusstsein an. Als Sohn des Empire-Politikers Joseph Chamberlain und Halbbruder des Friedensnobelpreisträgers Austen Chamberlain war er überzeugt, dass nur er in kritischer Zeit die Rolle des Friedensstifters übernehmen könne. Gefahrenherde gab es während der 30er Jahre genug. Zwar hatte das britische Empire seinen Zenit längst überschritten, vertrat aber als einzige Macht an allen 3 weltpolitischen Brennpunkten in Mitteleuropa, im Mittelmeerraum und in Fernost eigene Interessen. Politisch, ökonomisch und militärisch war das Königreich damit völlig überfordert. Großbritannien war siegreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen. Doch in einem erneuten Waffengang gab es nichts mehr zu gewinnen, dafür viel zu verlieren. Spätestens, als sich nach der Annäherung zwischen Berlin, Rom und Tokio eine potenzielle Dreifrontenlage gegen Deutschland, Italien und Japan abzeichnete, wurde Appeasement zur Staatsraison. Konflikte sollten mit diplomatischen Mitteln gelöst und unterhalb der Schwelle eines Krieges gehalten werden. Zugleich wurde die Aufrüstung forciert. Die Appeasement-Politik folgte damit einer an den realen Machtverhältnissen ausgerichteten Doppelstrategie, deren Ziel Zeitgewinn war, um wieder aus einer Position der Stärke agieren zu können. Chamberlain wollte die britische Deutschland- und Europapolitik neu ausrichten. Berlin und Rom sollten in eine neue Ordnung eingebunden werden. Vor allem mit dem wiedererstarkten Deutschen Reich strebte der Premierminister einen Ausgleich an. Begrenzten deutschen Revisionswünschen in Ostmitteleuropa wollte er entsprechen, sofern diese als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts zu rechtfertigen und auf friedlichem Wege zu erfüllen waren. Schneller als erwartet erlebte die Appeasement-Strategie 1938 ihre Feuertaufe. Nach dem überraschenden Anschluss Österreichs musste Chamberlain verhindern, dass Deutschland weitere Tatsachen schuf. Dabei konnte er allerdings keine Verpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei eingehen, zu deren Rettung die militärischen Mittel fehlten. Wie gefährlich die Lage war, zeigte sich eindrucksvoll in der sogenannten Wochenendkrise vom 21. und 22. Mai 1938, als Europa am Rand eines Krieges stand. Gerüchte über Angriffspläne deuteten auf einen neuerlichen Überraschungscoup Hitlers hin. Die tschechoslowakische Regierung verfügte eine Teilmobilmachung und das Londoner Foreign Office sandte eine formelle Warnung an die Reichsregierung. Der befürchtete Angriff blieb zwar vorerst aus, allerdings kündigte Hitler intern an, die Tschechoslowakei am 1. Oktober 1938 zu zerschlagen und leitete Kriegsvorbereitungen ein. Im September legte Chamberlain sein ganzes persönliches Gewicht in die Waagschale, um zu retten, was zu retten war. Bei einem Treffen mit Hitler wollte er ausloten, ob noch Chancen auf eine friedliche Lösung bestanden. Am 15. September traf er auf dem Obersalzberg und eine Woche später in Bad Godesberg mit dem Diktator zusammen und durchkreuzte so dessen Kriegsplan. Ende September einigten sich Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland in München auf ein Abkommen, das Deutschland das Sudetenland zusprach, während das Vereinigte Königreich und Frankreich den Bestand der restlichen Tschechoslowakei garantierten. Bei seiner Rückkehr nach London wurde Chamberlain als Friedensbringer bejubelt, wie kein britischer Politiker zuvor und sehr wenige danach. Dass der Krieg 1938 nur durch mehr oder minder zufällige Umstände vertagt wurde, ahnte Chamberlain nicht. Vielmehr sah er im Münchner Abkommen einen Schritt zur dauerhaften Befriedung des Kontinents. Eine Hoffnung, die wohl erst im Sommer 1939 endgültig schwand. Immerhin hatte Großbritannien eine Atempause gewonnen und konnte seine Aufrüstung weiter forcieren. Die Produktion lief nun voll an, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau der Royal Air Force lag. Bereits im März 1939 stellte Großbritannien mehr Kampfflugzeuge her als das Deutsche Reich. Die Hoffnung jedoch, Hitler werde Wort halten und sich mit dem Sudetenland begnügen, trug. Am 15. März 1939 holte der Diktator das im Vorjahr Versäumte nach und ließ die Wehrmacht in Prag einmarschieren. Die Münchner Friedensträume zerplatzten mit einem lauten Knall. Der Premierminister war düpiert und erklärte die Appeasement-Politik für beendet. Danach trafen immer neue Hiobsbotschaften ein. In der zweiten Märzhälfte schien mit der Gleichschaltung der Slowakei, der Angliederung des Memellands sowie der faktischen Einbindung Rumäniens in den großdeutschen Wirtschaftsraum halb Osteuropa binnen weniger Tage in den direkten Einflussbereich Hitlers abzugleiten. Als Ende März Falschmeldungen kursierten, die von deutschen Angriffsplänen gegen Polen und Rumänien kündeten, war das Maß voll. In einer panikartigen Reaktion erklärten Chamberlain und Außenminister Viscount Halifax am 31. März, man werde sich von Hitler nicht länger an der Nase herumführen lassen und im Fall einer Aggression zu den Waffen greifen. Nach einer Woche voller Albträume, schrieb Chamberlain, habe man sich zur Garantieerklärung für die Unabhängigkeit Polens entschlossen. Was als Akt britischer Selbstbehauptung rasch einen nationalen Konsens stiftete, war jedoch nicht zu Ende gedacht. Die Garantieerklärung für Polen erfolgte aus der blanken Notwendigkeit, nach der Kette von Teilkapitulationen im zurückliegenden Jahr endlich Stellung zu beziehen. Die realen Machtverhältnisse in Osteuropa hatte London dabei ebenso wenig einkalkuliert wie die Präferenzen der polnischen Außenpolitik. Weil man es versäumt hatte, der Warschauer Regierung Zügel anzulegen, musste London im Sommer 1939 ohnmächtig zuschauen, wie sich Polen gegen die Versuche sträubte, eine große Allianz unter Einschluss der Sowjetunion zu bilden. Mit der Garantieerklärung hatte die britische Regierung sich selbst ihrer Handlungsoptionen beraubt und für den Fall einer deutschen Aggression zum Kriegseintritt verpflichtet, ohne dafür militärisch ausreichend gewappnet zu sein. Die Kritik folgte prompt. Britannien wurde bewundert. Britannien wurde respektiert. Britannien wurde gehasst und Britannien wurde gefürchtet. Aber ausgelacht wurde es noch nie. Spottete David Lloyd George, der ehemalige Premierminister und Weltkriegssieger. Wenn morgen der Krieg ausbricht, konstatierte er vor dem Unterhaus, können wir kein einziges Bataillon nach Polen schicken. Außerdem sei es für ihn unverständlich, warum man sich im Vorfeld einer solch ungeheuren Unternehmung nicht des Rückhalts durch die Sowjetunion versichert habe. Ohne die Hilfe Russlands laufen wir in eine Falle, so Lloyd George. Die Polengarantie erwies sich als denkbar ungeeigneter Ausgangspunkt für Sondierungen mit Stalin. Dabei war eine Bündniskonstellation unter Einschluss der Sowjetunion die einzige halbwegs realistische Alternative, um Hitlers Expansionsstreben einzudämmen. Gegenüber Moskau gab es in London allerdings erhebliche ideologische Vorbehalte. Chamberlain waren die Sowjets schlicht suspekt und einflussreiche Kreise argwöhnten, Stalin wolle in Europa so lange Unruhe stiften, bis ein Krieg ausbreche, an dem er zunächst nicht beteiligt sei. Hinzu kamen erhebliche Zweifel, ob die Sowjetunion infolge der Säuberungen durch Stalin überhaupt militärisch in der Lage sei, eine effektive Offensive zu starten. Im Frühjahr 1939 wurden all diese Bedenken über Bord geworfen. Plötzlich begann ein Wettlauf mit den Deutschen um die Gunst Moskaus. Und Großbritannien drohte, den Kürzeren zu ziehen. Bereits im März hatte Stalin auf dem 18. Parteikongress der KPDSU vielsagend erklärt, er sei nicht bereit, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Die Ablösung des jüdischen Außenministers Maxim Litwinow durch Wjatscheslaw Molotow wurde als weiteres Signal an die Adresse Hitlers verstanden, Hindernisse für eine deutsch-russische Verständigung aus dem Weg zu räumen. In London schrillten die Alarmglocken. Chamberlain wurde im eigenen Kabinett überstimmt. Mehrheitlich sprach sich die britische Regierung dafür aus, mit Moskau Bündnisgespräche aufzunehmen. Langwierige Verhandlungen schlossen sich an, die Ende Juli schließlich zu einem Beistandsvertrag zwischen Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion führten. Dieser trat allerdings nie in Kraft, weil die folgenden Sondierungen über eine Militärkonvention an der Frage eines sowjetischen Durchmarschrechts durch Polen und Rumänien scheiterten, sowie an der Forderung Stalins, die baltischen Staaten in den sowjetischen Machtbereich zu überführen. Dass sich Stalin im August 1939 zu einem Pakt mit Hitler entschloss, lag daran, dass dieser einen weit höheren Preis zu zahlen vermochte als London und Paris. Statt als Festlandsdegen der Westmächte einen opferreichen Krieg gegen Deutschland zu führen, ohne Aussicht auf nennenswerte Territorialgewinne, schloss Stalin lieber einen Beutevertrag mit Hitler, der ihm halb Osteuropa zusprach. Der deutsche Einmarsch in Polen am 1. September 1939 und die britisch-französische Kriegserklärung zwei Tage später zerstörten all das, wofür Chamberlain gekämpft hatte. Immerhin ist seinem Konto gut zu schreiben, dass er Hitler im Verwirrspiel der letzten Friedenstage bis zuletzt die alleinige Verantwortung für einen Krieg zugewiesen hat. Eine Fehlspekulation sondergleichen war es allerdings darauf zu bauen, dass Hitler noch zur Vernunft kommen werde. Dass an der Spitze des Deutschen Reichs ein Spieler stand, der alles auf eine Karte setzte, konnte sich ein Politiker wie Chamberlain kaum vorstellen. Mit Hitler als Gegenpart hatte Appeasement keine Chance. In den letzten Briefen vor seinem Tod, am 9. November 1940, äußerte Chamberlain die Hoffnung, dass die Geschichte ihn dereinst wegen des Münchner Abkommens rehabilitieren werde. Chamberlains Name bleibt damit untrennbar verbunden. Niemand kann indes mit Gewissheit sagen, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn der Krieg bereits im Herbst 1938 begonnen hätte. Einiges spricht dafür, dass erst der in München erreichte zeitliche Aufschub den Briten ermöglichte, in den Krieg einzutreten und den Kampf gegen Deutschland erfolgreich zu bestehen. Der allerletzte, von dem Chamberlain wohl jemals einen Beitrag zu seiner Ehrenrettung erwartet hätte, war der deutsche Diktator. Doch im Februar 1945 grübelte Hitler über eine Theorie des eigenen Scheiterns. Im Angesicht der bevorstehenden Niederlage kreisten seine Gedanken wiederholt um die Ereignisse von 1938. Als der plutokratische Bourgeois Chamberlain mit dem friedlichen und trügerischen Regenschirm sich dazu herabließ, auf den Berghof zu fliegen, um mit einem Emporkömmling namens Hitler zu konferieren, da wusste er bereits, dass England uns einmal den Kampf bis aufs Messer ansagen werde. Er war bereit, mir das Blaue vom Himmel zu versprechen, um mich einzuschläfern. Es ging ihm mit seiner plötzlichen Reiselust einzig und allein um Zeitgewinn. Hitler schlussfolgerte: Wir haben in München eine einmalige Gelegenheit verpasst, den unvermeidlichen Krieg leicht und rasch zu gewinnen. Allein, dass sich Hitler deswegen grämte, hätte Chamberlain vielleicht getröstet. Der Autor des eben gehörten Beitrages, Andreas Krämer, ist Historiker und lebt in Würzburg. Raumnot als Obsession. Für Hitler ist der Krieg unausweichlich. Dabei gilt ihm die Revision von Versailles nur als Etappenziel. Wie besessen verfolgt der Diktator den Plan, Lebensraum im Osten zu erobern. Ein Text von Volker Ulrich aus Zeitgeschichte, Audioausgabe 2, 2019. Am Abend des 3. Februar 1933, nur 4 Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler, stattete Hitler den Befehlshabern von Heer und Marine seinen Antrittsbesuch ab. Der Gefreite des Ersten Weltkriegs fühlte sich inmitten der hohen Offiziere sichtlich unwohl und machte nach allen Seiten linkische Verbeugungen. Erst als er nach dem Essen zu einer 2-stündigen Rede ansetzte, verlor er seine Befangenheit. Erstaunlich offen legte er dar, was er sich für die nächsten Jahre vorgenommen habe. Als erstes Ziel seiner Außenpolitik nannte Hitler den Kampf gegen Versailles. Der Aufbau der Wehrmacht sei dafür die wichtigste Voraussetzung. Zitat: Allgemeine Wehrpflicht muss wiederkommen. Zitat Ende. Was geschehen sollte, wenn Deutschland seine Großmachtstellung wiedererlangt haben würde, ließ Hitler noch offen. Aber er sprach von 2 Optionen, wobei er die Generalität nicht im Unklaren ließ, welche er favorisierte. Zitat: Vielleicht Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten, vielleicht und wohl besser Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung. Zitat Ende. Für die Militärs dürften diese Ankündigungen eigentlich nicht überraschend gekommen sein. Seit Beginn seiner Karriere in den frühen 20er Jahren hatte der Münchner Demagoge nie einen Hehl daraus gemacht, dass er einmal an der Macht den Versailler Vertrag, von ihm wie von der gesamten deutschen Rechten als Schandfrieden gebrandmarkt, außer Kraft setzen wollte. Die grundlegende Revision der Nachkriegsordnung von 1919-20 bedeutete für Hitler jedoch nur einen Zwischenschritt. Bereits im ersten Band seiner Hetzschrift »Mein Kampf« hatte er das weitergehende Ziel der Eroberung von Lebensraum ins Spiel gebracht. Seit er im Herbst 1926 den zweiten Band von »Mein Kampf« beendet hatte, zog sich die Raumfrage als Dauerthema durch seine Reden. Im Sommer 1928 nutzte Hitler einen Aufenthalt auf dem Obersalzberg, um seine außenpolitischen Ansichten noch einmal in größerem Zusammenhang darzulegen. Das Manuskript, das er schließlich nicht zur Veröffentlichung freigab, hat der amerikanische Historiker Gerhard L. Weinberg 1961 unter dem Titel »Hitlers zweites Buch« herausgegeben. Darin entwickelte der NSDAP-Vorsitzende die grundlegenden Gedankengänge, die er zu dieser Zeit auch öffentlich immer wieder vortrug. Oberster Grundsatz im Lebenskampf eines Volkes müsse sein, für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Bodenfläche und Bevölkerung zu sorgen. Die Kunst der Außenpolitik bestehe also darin, dem Volk den, Zitat Hitler, jeweils notwendigen Lebensraum zu sichern. Das einzige Gebiet, das für eine solche raumgreifende Bodenpolitik in Frage komme, liege, Zitat Hitler, im Osten. Allein schon aus diesem Grund versicherte Hitler, sei ein Bündnis mit der Sowjetunion ausgeschlossen. Stattdessen sollte Deutschland versuchen, mit Italien und England zusammenzugehen. In den ersten Jahren seiner Regierung vermied es Hitler sorgfältig, in der Öffentlichkeit auch nur ein Wort über seine weitreichenden expansiven Pläne fallen zu lassen. Denn er musste damit rechnen, dass insbesondere Frankreich die forcierte deutsche Wiederaufrüstung nicht stillschweigend hinnehmen, sondern ihr womöglich mit einem Präventivkrieg begegnen würde. So war der Reichskanzler bemüht, seine wahren Absichten zu verschleiern und die europäischen Mächte durch demonstrative Gesten des Friedenswillens zu beruhigen. Diesem Zweck diente auch seine erste große außenpolitische Rede vor dem Reichstag am 17. Mai 1933. Darin unterstrich er die Forderung nach Gleichberechtigung Deutschlands, verwarf aber zugleich jeden Gedanken an ein gewaltsames Vorgehen. Kein neuer europäischer Krieg wäre in der Lage, anstelle der unbefriedigenden Zustände von heute etwas Besseres zu setzen. Es ist der tiefernste Wunsch der nationalen Regierung des Deutschen Reiches, eine solche unfriedliche Entwicklung durch ihre aufrichtige und tätige Mitarbeit zu verhindern, so Hitler. In der Rolle des scheinbar gemäßigten, verständigungsbereiten Politikers wirkte Hitler so überzeugend, dass selbst die durch Verfolgung bereits dezimierte SPD-Reichstagsfraktion der Regierungserklärung zustimmte. Und auch im Ausland war das Echo überwiegend positiv. »Gestern hat die Welt zum ersten Mal den Staatsmann Hitler gesehen«, kommentierte die Londoner Times. Auch in der Außenpolitik betrieb Hitler höchst erfolgreich das Spiel der Täuschung und Überrumpelung, mit dem er in der Phase der Machtergreifung seine konservativen Bündnispartner ausmanövriert hatte. Und wie diese schätzten auch die meisten ausländischen Diplomaten Hitler falsch ein. Sie glaubten, dass er sich in der Regierungsverantwortung mäßigen und von seinen vor 1933 geäußerten extremen Positionen distanzieren werde. Nehme man dagegen den Autor von Mein Kampf beim Wort, so bemerkte im Herbst 1933 der britische Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, dann müsse man sofort einen Präventivschlag gegen Deutschland führen. Da ein solcher aber nicht in Frage komme, sollte man versuchen, Hitler in seinem Aktionsdrang zu zähmen und ihn in ein System kollektiver europäischer Sicherheit einzubinden. Die britische Deutschlandpolitik der kommenden Jahre, die unter dem Begriff des Appeasement in die Geschichtsbücher eingehen sollte, war damit vorgezeichnet. Wie wenig Hitlers Friedensbeteuerungen zu trauen war, zeigte sich bereits Mitte Oktober 1933, als er Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund verkündete und damit der in Genf tagenden Abrüstungskonferenz den Todesstoß versetzte. Zum ersten Mal bediente Hitler sich jener doppelgleisigen Strategie, die er künftig immer wieder anwenden sollte. Ohne Rücksicht auf diplomatische Gepflogenheiten schuf er vollendete Tatsachen und federte die damit verbundenen Risiken durch vernebelnde Rhetorik, versöhnliche Gesten und lockende Angebote ab. Bereits am 26. Januar 1934 folgte der nächste Paukenschlag. Das Deutsche Reich und Polen gaben den Abschluss eines Nicht-Angriffspakts bekannt. Er war auf 10 Jahre angelegt und verpflichtete beide Seiten, sich über alle Streitfragen friedlich zu verständigen. Dieser Schritt erregte begreiflicherweise einiges Aufsehen, denn er bedeutete anscheinend einen Bruch mit der bisherigen Linie deutscher Außenpolitik, die sich mit den im Versailler Vertrag verfügten Gebietsabtretungen an Polen, insbesondere mit der Existenz des sogenannten Korridors, der das Reich und Ostpreußen voneinander trennte, niemals abgefunden hätte. Mit dem deutsch-polnischen Nichtangriffspakt wurde ein wichtiger Eckstein aus dem französischen Sicherheitssystem in Osteuropa, dem Cordon sanitaire, herausgebrochen. Zugleich konnte Hitler das Arrangement mit Polen dazu nutzen, seine immer wieder beteuerte Friedensliebe unter Beweis zu stellen. Allerdings war mit dem Gewaltverzicht keine Anerkennung der territorialen Integrität Polens, also ein Ost-Locarno, verbunden. Eine Revision der bestehenden Grenzen in Osteuropa verlor der Diktator nie aus den Augen, auch wenn er sich hütete, darüber öffentlich etwas verlauten zu lassen. Zunächst konzentrierte Hitler seine Bemühungen darauf, sich der Fesseln des Versailler Vertrages zu entledigen. Eine erste Gelegenheit dazu bot die Volksabstimmung an der Saar im Januar 1935. Im Friedensvertrag war das Saargebiet unter die Vormundschaft des Völkerbunds gestellt worden. Die Bevölkerung sollte nach 15 Jahren darüber entscheiden, ob sie zu Deutschland oder Frankreich gehören wollte oder ob der Status quo, das Mandat des Völkerbunds, aufrechterhalten werden sollte. Am 13. Januar stimmten 90,8% der Wähler für eine Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich. Wir kommen allmählich aus dem Dilemma heraus. Erster großer außenpolitischer Sieg, notierte Propagandaminister Joseph Goebbels. Nur 2 Monate später verblüffte Hitler die Welt mit einem weiteren Coup. Am 16. März 1935 verkündete er die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Die Zahl der Divisionen sollte auf 36 erhöht werden. Das bedeutete ein Friedensheer von 550.000 Mann, 5,5-mal größer als die im Versailler Vertrag festgelegte Truppenstärke der Reichswehr. Hitler hat blitzschnell gehandelt, offenbar unter dem Eindruck, dass jetzt, wenn jemals, die richtige Zeit zum Handeln und zum Durchkommen ist, und alles sieht so aus, als ob er damit durchkommen wird, bemerkte William Shirer, Korrespondent einer amerikanischen Nachrichtenagentur in Berlin. Er sollte Recht behalten. Zwar verurteilten England, Frankreich und Italien im April 1935 auf einer Konferenz in Stresa am Lago Maggiore die einseitige Aufkündigung von Verträgen durch das Deutsche Reich. Doch konkrete Schritte für den Fall, dass Hitler seine Politik der Vertragsbrüche fortsetzen sollte, wurden nicht vereinbart. Bereits im Juni 1935 scherte England aus der Stresa-Front aus, als es ein Flottenabkommen mit dem Dritten Reich abschloss, das es der deutschen Marine erlaubte, die eigene Flotte auf bis zu 35% der britischen Stärke auszubauen. Gleichzeitig näherten sich Deutschland und Italien einander an. Im Oktober 1935 begann Mussolini seinen Feldzug gegen Abessinien, der sich rasch zu einem der grausamsten Kolonialkriege der neueren Geschichte ausweitete. Der Völkerbund verurteilte die italienische Aggression und verhängte Sanktionen. Hitler erkannte sofort die Vorteile, die er aus der Situation ziehen konnte. Nämlich einen Keil zwischen Italien und die Westmächte zu treiben und so die Stresa-Front endgültig zum Einsturz zu bringen. Er half den Italienern, die Sanktionen des Völkerbunds zu unterlaufen, indem er kriegswichtige Rohstoffe und Waren lieferte. Im Gegenzug erklärte Mussolini im Januar 1936, Italien werde sich bei künftigen deutschen Vertragsbrüchen nicht mehr zur Solidarität mit Frankreich und England verpflichtet fühlen. So sah sich der deutsche Diktator ermutigt, seinen nächsten Überraschungscoup vorzubereiten. Die Besetzung der linksrheinischen Gebiete, deren Status als entmilitarisierte Zone im Versailler Vertrag festgelegt und im Locarno-Pakt von 1925 bekräftigt worden war. Am 7. März 1936 rückten deutsche Truppen ins Rheinland ein. Von allen außenpolitischen Manövern Hitlers nach 1933 war dieses zweifellos das riskanteste. Hitler war sich dessen durchaus bewusst. Nach glaubwürdigem Zeugnis hat er die 48 Stunden nach dem Einmarsch als, Zitat, die aufregendste Zeitspanne seines Lebens bezeichnet. Hätten Frankreich und England den neuerlichen eklatanten Vertragsbruch mit einer militärischen Intervention beantwortet, dann hätten sich die deutschen Truppen zurückziehen müssen und Hitlers Herrschaft hätte diese schwere Schlappe womöglich nicht überdauert. Doch die Westmächte beließen es erneut bei verbalen Protesten. Nicht nur die Militärs, auch die Diplomaten im Auswärtigen Amt hatten Hitler vor dem Risiko der Rheinlandbesetzung gewarnt. Nun standen sie als kleinmütige Bedenkenträger da. Auf das Selbstbild des Diktators konnte der leicht errungene Triumph nicht ohne Wirkung bleiben. In seinem Hang zum Wabonk, zum Spiel um alles oder nichts, war noch einmal bestärkt worden. Ja, zusehends glaubte er sich mit höheren Mächten im Bunde. Zitat: Weder Drohungen noch Warnungen werden mich von meinem Weg abbringen. Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt, verkündete er am 14. März 1936 in München. Während eines Besuchs der Wagner-Festspiele in Bayreuth Ende Juli 1936 entschloss sich Hitler, an der Seite General Francos in den Spanischen Bürgerkrieg einzugreifen. Diese Entscheidung beschleunigte den Prozess der Annäherung an Italien. Die beiden Mächte stimmten ihre Militärhilfe für Franco ab. Auch auf diplomatischer Ebene intensivierten sich die Kontakte. Am 1. November 1936 feierte Mussolini in einer Rede in Mailand die deutsch-italienische Kooperation. Er sprach von einer Achse Berlin-Rom als dem künftigen Gravitationszentrum der europäischen Politik. Ein Bündnis mit Italien hatte Hitler bereits in Mein Kampf und seinem zweiten Buch von 1928 als erstrebenswert bezeichnet. Sein anderer Wunschpartner war England. Doch waren die deutsch-britischen Beziehungen nach Abschluss des Flottenabkommens vom Juni 1935 nicht recht vorangekommen, obwohl es Hitler nicht an werbenden Gesten fehlen ließ. Was ihm vorschwebte, war ein Bündnis mit weltpolitischer Perspektive. Deutschland sollte, Zitat, freie Hand in Osteuropa bekommen, während es umgekehrt Englands Suprematie zur See anerkennen würde. Doch für ein solches Arrangement, das unweigerlich eine deutsche Hegemonie auf dem Kontinent ermöglicht hätte, konnte keine britische Regierung die Hand bieten. So begann Hitler, nach Alternativen zu suchen. Vor diesem Hintergrund rückte die fernöstliche Großmacht Japan stärker ins Visier der deutschen Politik. Am 25. November 1936 wurde in Berlin der Anti-Komintern-Pakt zwischen Deutschland und Japan mit deutlicher Spitze gegen die Sowjetunion unterzeichnet. Im November 1937, wenige Wochen nach einem mit großem Pomp inszenierten Staatsbesuch Mussolinis in Deutschland, trat Italien dem Pakt bei. In seiner Reichstagsrede zum 4. Jahrestag der Machtergreifung am 30. Januar 1937 erklärte Hitler, die Zeit der Überraschungen sei nunmehr vorüber. Tatsächlich dachte er aber gar nicht daran, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Vielmehr hielt der Diktator nun den Zeitpunkt für gekommen, von der Revisions- zur Expansionspolitik überzugehen. In einem nächtlichen Gespräch mit seinem Intimus Goebbels Mitte März 1937 nannte er die beiden Ziele, auf die sich seine Expansionsgelüste zunächst richten sollten. Zitat: Er spricht von Österreich und der Tschechoslowakei. Beide müssen wir haben zur Abrundung unseres Gebietes. Hitlers Raumhunger ging jedoch weit darüber hinaus. Der Anschluss Österreichs und die Annexion der Tschechoslowakei sollten nur eine Zwischenstufe sein auf dem Weg zum Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion, mit dem der Diktator die von ihm sogenannte Raumfrage ein für allemal lösen wollte. Die zunehmende Ungeduld, die er dabei an den Tag legte, hatte auch eine ganz persönliche Ursache. Er fürchtete, wie seine Eltern, früh zu sterben. Im Herbst 1937 wurde das Gefühl, keine Zeit mehr verlieren zu dürfen, geradezu zur Obsession. Er habe, so verkündete er Ende Oktober in einer geheimen Ansprache vor den Propagandaleitern der Partei, nach menschlichem Ermessen nicht mehr lange zu leben. Daher sei es notwendig, die Probleme, die gelöst werden müssten, Lebensraum, möglichst bald zu lösen. Am 5. November 1937 rief Hitler die Oberbefehlshaber von Heer, Marine und Luftwaffe, Werner von Fritsch, Erich Räder und Hermann Göring, zu einer Besprechung in die Reichskanzlei. Auch Kriegsminister Werner von Blomberg und Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath nahmen teil. In einem zweistündigen Monolog legte Hitler die Grundlinien seiner künftigen Außenpolitik in aller enthüllenden Deutlichkeit dar. 85 Millionen Deutsche hätten ein Anrecht auf größeren Lebensraum. Die Lösung der Raumnot sei daher die zentrale Aufgabe der deutschen Politik. Sie solle spätestens 1943-45 in Angriff genommen werden. Das sei sein unabänderlicher Entschluss. Zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt, möglichst schon 1938, sollte jede sich bietende Gelegenheit genutzt werden zur Erledigung der tschechischen und österreichischen Frage. Grundsätzlich hatten die anwesenden Militärs gegen eine Angliederung Österreichs und der Tschechoslowakei nichts einzuwenden. In wilhelminischem Großmachtdenken befangen, sahen auch sie in einer deutschen Hegemonie auf dem Kontinent ein erstrebenswertes Ziel. Doch befürchteten sie, Hitler könne in seiner Ungeduld einen europäischen Krieg vom Zaun brechen. Diese Bedenken suchte Hitler mit dem Einwand zu zerstreuen, dass England und Frankreich mit ihrer Aufrüstung noch nicht fertig seien und daher das Risiko eines Krieges scheuen würden. Hitler wusste nun, dass seine Kriegspläne unter führenden Vertretern der Generalität und der Diplomatie keine vorbehaltlose Unterstützung finden würden. Ende Januar, Anfang Februar 1938 spielte ihm die Affäre um Blomberg und Fritsch die Chance zu, die beiden Militärs, die ihn am heftigsten widersprochen hatten, zu entlassen und ein großes Revirement an der Spitze von Wehrmacht und Auswärtigem Amt vorzunehmen. Er selbst übernahm den Oberbefehl über die Wehrmacht. Das Kriegsministerium wurde aufgelöst. An seine Stelle trat das Oberkommando der Wehrmacht unter General Wilhelm Keitel. Im Auswärtigen Amt musste Neurath seinen Posten freimachen für den bisherigen Botschafter in London, Joachim von Ribbentrop, wie Keitel ein bedingungsloser Gefolgsmann Hitlers. Am 12. Februar 1938 bestellte Hitler den österreichischen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg auf seine Alpenresidenz, den Berghof, und presste ihm unter Androhung militärischer Gewalt das sogenannte Berchtesgadener Abkommen ab. Darin musste sich die Regierung in Wien verpflichten, den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Innenminister zu ernennen und die eigene Außenwirtschafts- und Militärpolitik eng mit der des Deutschen Reiches abzustimmen. Schuschnigg hoffte, wenigstens einen Rest der österreichischen Unabhängigkeit bewahrt zu haben. Für Hitler jedoch läutete das Abkommen die letzte Phase seiner Anschlusspolitik ein. Als Schuschnigg am 9. März überraschend seine Absicht bekannt gab, eine Volksabstimmung für ein freies und unabhängiges Österreich abzuhalten, spielte er Hitler ungewollt in die Karten. Am 10. März befahl der deutsche Diktator eine militärische Intervention, die den Charakter eines von der österreichischen Bevölkerung begrüßten friedlichen Einmarsches haben sollte. Tatsächlich stieß die Wehrmacht am 12. März nirgendwo auf Widerstand. Hitler selbst, der am Nachmittag die Grenze bei Passau passierte und sich nach Linz begab, wurde überall begeistert empfangen. Unter dem Eindruck der Triumphfahrt beschloss er, den Anschluss Österreichs unmittelbar zu vollziehen. Am Vormittag des 15. März verkündete der Diktator vom Balkon der Wiener Hofburg: »Als der Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.« Bei der Volksabstimmung am 10. April sprachen sich nach offiziellen Angaben 99,75% der Österreicher für den Anschluss aus. Mehr noch als im Altreich, 99,08%. In dem hysterischen Vereinigungstaumel ging fast unter, was sich zur gleichen Zeit an Hass und Gewalt gegen die jüdischen Bürger Wiens austobte. Nur wenige Tage nach dem Anschluss Österreichs fasste Hitler das nächste Ziel ins Auge: die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Als Hebel wollte er die sudetendeutsche Minderheit benutzen. Ende März 1938 gab er dem Führer der sudetendeutschen Partei, Konrad Henlein, die Direktive, unter der Parole »Heim ins Reich«, so hohe Forderungen zu stellen, dass sie von der Prager Regierung unmöglich erfüllt werden könnten. Am 30. Mai unterzeichnete der Diktator die Weisung für den Fall Grün. Es sei sein, Zitat, »unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.« Systematisch heizte die deutsche Propaganda die Spannungen an. Im August 1938 musste Generalstabschef Ludwig Beck, der gegen Hitlers Kriegspläne Protest eingelegt hatte, seinen Hut nehmen. Unterdessen wuchs in der deutschen Bevölkerung die Angst vor einem Krieg. Im September erreichte die Krise ihren Höhepunkt. Zweimal flog der britische Premierminister Neville Chamberlain nach Deutschland, um Hitler zu einer Verhandlungslösung zu drängen. Am 28. September, nur 2 Stunden vor Ablauf eines deutschen Ultimatums an die Prager Regierung, konnte der Krieg durch Vermittlung Mussolinis noch einmal abgewendet werden. Für den folgenden Tag wurde eine Konferenz der 4 Mächte, Deutschland, England, Frankreich, Italien, nach München einberufen. Im Führerbau am Königsplatz setzten Hitler, Chamberlain, Mussolini und der französische Ministerpräsident Daladier am 30. September ihre Unterschrift unter das Münchner Abkommen. Es verlangte die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete. Ihre Besetzung durch die Wehrmacht sollte bereits am 1. Oktober beginnen und bis zum 10. Oktober abgeschlossen sein. England und Frankreich gaben eine Beistandsgarantie für den tschechoslowakischen Rumpfstaat ab. Obwohl Hitler abermals einen großen Erfolg errungen hatte, war er mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden. Denn die große Lösung, die Zerschlagung der Tschechoslowakei, war ihm verwehrt geblieben. Und keinen Augenblick dachte er daran, dieses Ziel aufzugeben. Sein Entschluss, einmal die Tschechei zu vernichten, ist unerschütterlich, notierte Goebbels nach einem Gespräch am 2. Oktober, nur 2 Tage nach Unterzeichnung des Münchner Abkommens. Am 21. Oktober erging eine neue Weisung an die Wehrmacht zur Erledigung der Resttschechei. Parallel zu den militärischen Vorbereitungen ermutigte Hitler die separatistischen Bestrebungen der slowakischen Landesregierung unter Josef Tiso. Am 10. Februar 1939 wiederholte Hitler in der Berliner Krolloper in einer nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Rede vor den Truppenkommandeuren des Heeres, was er bereits am 3. Februar 1933 und am 5. November 1937 vor den Spitzen der Militärs enthüllt hatte. Er habe sich vorgenommen, das deutsche Raumproblem zu lösen. Nehmen Sie zur Kenntnis, erklärte er unmissverständlich, dass, solange ich lebe, dieser Gedanke mein ganzes Dasein beherrschen wird. Dabei werde er auch vor dem Äußersten nie zurückschrecken. In den Morgenstunden des 15. März 1939 überschritten die deutschen Truppen die tschechische Grenze. In der Nacht zum 16. März diktierte Hitler auf dem Hartschin den Erlass über die Errichtung des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren. Gleichzeitig wurde die Slowakei auf Bitten Tisos unter den Schutz des Großdeutschen Reiches gestellt. Hitlers Griff nach Prag sorgte in London für ein böses Erwachen. Chamberlain musste erkennen, dass das Münchner Abkommen das Papier nicht wert war, auf das man es geschrieben hatte. Die Appeasement-Politik, die von der Vorstellung ausgegangen war, man könne Hitler durch Entgegenkommen beschwichtigen, war endgültig gescheitert. Hitler wähnte sich auf dem Gipfel seines Triumphes. »Ich werde als der größte Deutsche in die Geschichte eingehen«, tönte er. Doch in Wirklichkeit hatte er mit dem Bruch des Münchner Abkommens eine rote Linie überschritten. Er hatte, für jedermann sichtbar, die Maske des friedliebenden Revisionspolitikers fallen gelassen und dahinter war die gewaltsame Natur seines Regimes zum Vorschein gekommen, das im Grunde auf schrankenlose Expansion angelegt war. Am 31. März 1939 gaben die britische und die französische Regierung eine Garantieerklärung für die staatliche Unabhängigkeit Polens ab. Des Landes, auf das sich, wie unschwer zu erkennen war, Hitlers Vernichtungswut als nächstes richten würde. Am 11. April befahl Hitler der Wehrmacht, den Angriff auf Polen vorzubereiten. So zeichnete sich die Konstellation ab, die nur wenige Monate später in den Zweiten Weltkrieg führen sollte. Der Autor des eben gehörten Beitrages, Volker Ulrich, ist Historiker, Journalist und Mitherausgeber von Zeit Geschichte. Hauen Sie ab! An der Westfront belauern sich Deutsche und Franzosen. Die größte Schlacht schlägt hier die Propaganda. Ein Text von Annika Brockschmidt aus Zeitgeschichte Audioausgabe 2 2019. Während die Welt im Herbst 1939 nach Polen schaut, spielen sich an der Front im Westen bizarre Szenen ab. Am 3. September 1939 haben Frankreich und Großbritannien auf den Einmarsch der Wehrmacht in Polen reagiert und Deutschland den Krieg erklärt. Seitdem liegen sich Westalliierte und Deutsche in ihren aufgerüsteten Befestigungsanlagen links und rechts der Grenze gegenüber. Der deutsche Westwall, kurz vor dem Krieg gebaut und von den Alliierten gern Siegfriedlinie genannt, erstreckt sich über 630 Kilometer und gilt der eigenen Propaganda als unbezwingbares Bollwerk. Britische Soldaten kontern mit dem Spottlied »We are going to hang out the washing on the Siegfried Line«. Wir hängen unsere Wäsche an der Siegfriedlinie auf. Die Franzosen verharren in der 1936 weitgehend fertiggestellten Maginot-Linie. Geschossen wird auf beiden Seiten kaum. Nur vereinzelt kommt es zu Scharmützeln zwischen Spähtrupps und Vorposten. Dafür gibt es eine andere Art des Feindkontakts. Auf französischer Seite zeigen Soldaten ein Plakat mit der Aufschrift »Bitte nicht schießen, wir schießen nicht«. Die Deutschen antworten mit »Wenn ihr nicht schießt, schießen wir auch nicht«. Am Oberrhein glaubt Generaloberst Wilhelm von Leeb fest an die Wirkung der an die Franzosen gerichteten Botschaften. Selbst Offiziere winken herüber. Krieg auf dem Papier, warten hinter den Wellen. Eine zähe Angelegenheit. Die deutsche Propagandaoffensive ist derweil in vollem Gange. Sie soll einen Keil zwischen die Alliierten treiben. Ein beliebtes Motiv sind französische Frauen, die sich in Abwesenheit ihrer Männer angeblich mit Engländern vergnügen. Die Deutschen provozieren mit pornografischen Plakaten, auf denen zu lesen ist: »Soldaten der nördlichen Provinzen, zügellose britische Soldaten schlafen mit euren Frauen und vergewaltigen eure Töchter.« Die Antwort der Franzosen: »Interessiert uns ein Scheißdreck, wir sind aus dem Süden.« Deutsche Propaganda erreicht die französischen Soldaten auch über das Radio. Aus Stuttgart sendet Paul Ferdonnet, ein übergelaufener rechtsextremer Journalist. Ob er seine Beiträge selbst gesprochen hat, ist allerdings umstritten. Anfang 1940 spottet Ernst Jünger, damals Kompaniechef am Westwall, in seinem Tagebuch: »Zu den ersten Toten gehörte übrigens ein Feldwebel der Propagandakompanie, der am Lautsprecher gefallen ist.« Langeweile macht sich breit, also beschäftigen die Soldaten sich mit Vergnüglichem. Die Briten lassen Entertainer wie die Schauspielerin Gracie Fields einfliegen. Jean-Paul Sartre ist einer von denen, die hinter der Maginot-Linie warten. Am 28. November schreibt er: »Seit einiger Zeit wiederholt der Feldwebel immer wieder: Nur los mit dem Bum-Bum, ich habe mit den Deutschen ein Hühnchen zu rupfen.« Das Warten belastet die Psyche. Sartre hält ein Gespräch zwischen zwei Soldaten fest. »Und, was sagen Sie in Paris?« »Es ödet Sie an, dass wir nicht angreifen. Sie finden, dass es nicht komisch ist, Paris bei Nacht mit all den gelöschten Lichtern. Und Sie hätten gern, dass wir uns schneller den Schädel einschlagen, damit das aufhört.« Also genau dasselbe, was wir meinen. Für die seltsame Form des Krieges ist schnell ein Name gefunden. Bei den Franzosen etabliert sich Drôle de Guerre, komischer Krieg. Die britische Presse tauft ihn Sitzkrieg, das Gegenstück zum Blitzkrieg. Außerdem taucht im Englischen der Begriff Phony War auf, falscher Krieg, ein so tun als ob. Die Royal Air Force lässt Propaganda-Pamphlete statt Bomben über Deutschland niederregnen, was dem Krieg einen weiteren Spitznamen einbringt: Confetti War. Im Januar 1940 notiert Ernst Jünger in sein Tagebuch: Es habe im Nachbarabschnitt Verwundete gegeben, weil man dort eine Strohpuppe mit der Maske von Chamberlain vorgezeigt habe. In der Armee übersteigt die Zahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten die der durch feindliches Feuer Gefallenen um ein Vielfaches. Einen Vorstoß wagen die Franzosen im September 1939 bei Saarbrücken, wo der Westwall dicht entlang der Grenze verläuft. Doch schon nach wenigen Tagen beschließt der britisch-französische Supreme War Council den Rückzug. Der Angriff könne den Ausgang des Krieges in Polen nicht mehr beeinflussen, glaubt der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte Maurice Gamelin. Frankreich rechnet mit einer deutschen Offensive im Westen, hofft aber noch auf ein friedliches Ende. Dafür sprechen Geheimdienstinformationen, nach denen ein Angriff beim deutschen Generalstab unpopulär sei. Eine korrekte Einschätzung. Auch unter Kameraden kursieren Geschichten über die Deutschen, die nicht unbedingt auf große Kriegslust schließen lassen. Sartre hält fest, was ein Unteroffizier berichtet hat, der von den Deutschen bei Wissembourg gefangen genommen wurde. Ein deutscher Offizier verhört ihn. Nach einer halben Stunde sagt der deutsche Offizier zu ihm: »Gut, und jetzt hauen Sie ab, gehen Sie heim und belästigen Sie uns nicht mehr mit Ihren Patrouillen.« Gamelin pokert, setzt auf die Maginot-Linie und bleibt bei seiner Strategie des Abwartens. Die Franzosen hoffen zudem auf weitere Verstärkung. 4 Divisionen der British Expeditionary Force treffen im September ein. Bis Mai 1940 werden es 11 sein. Der schnelle Sieg über Polen und das passive Verhalten der Westmächte ermutigen Hitler, gegen Frankreich loszuschlagen. Doch seine Denkschrift vom 9. Oktober 1939, in der er seinen Angriffsplan skizziert, stößt im Oberkommando des Heeres, kurz OKH, auf Unmut. Hitler überschätzt darin die Munitionsstärke sowie den Ausbildungs- und Motorisierungsgrad der Wehrmacht. Im OKH hält man es für reichlich gewagt, eine Befestigung wie die Maginot-Linie anzugreifen. Zudem ist ein Zwei-Fronten-Krieg ein Albtraum für jeden Strategen. Außerdem würde man die Neutralität Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs verletzen. Wie schon 1938 regt sich Widerstand in einer kleinen Gruppe hochrangiger Offiziere, zu der etwa Hans Oster und Helmut Grosskurt gehörten. Welche Rolle Generalstabschef Franz Halder zu dieser Zeit spielte, ist umstritten. Ebenso die Frage, wie ausgereift die Pläne für einen Staatsstreich im Falle eines Angriffsbefehls waren. Die Verschwörer warten ab, sind unsicher, wie viele Offiziere ihnen gegen Hitler folgen würden. Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht bleibt dabei, er will den Angriff, und zwar bis spätestens Mitte November. Folglich werden im OKH die Pläne für den Westfeldzug ausgearbeitet. Am 5. November kommt es zum Eklat. Hitler möchte bereits in einer Woche angreifen. Walter von Brauchitsch, der Oberbefehlshaber des Heeres, und Halder versuchen erneut, Hitler umzustimmen. Dessen Wutausbruch und die Drohung, den Geist von Zossen auszurotten, versetzen Halder in Angst. Weiß Hitler von den Umsturzplänen? In Zossen, südlich von Berlin, befindet sich das Hauptquartier des OKH. Brauchitsch und Halder widersetzen sich Hitlers Plänen nun nicht mehr. Der Weg für die Westoffensive ist frei. Allerdings muss der Angriff noch 29 Mal verschoben werden. Einer der Gründe dafür ist die schlechte Wetterlage. Der Winter 1939-40 wird einer der kältesten des Jahrhunderts. Vom Zeitpunkt der britischen und französischen Kriegserklärung bis zum deutschen Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg am 10. Mai 1940 werden schließlich volle 8 Monate vergehen, in denen sich die Soldaten beiderseits der Grenze beäugen und belauern. Die Autorin des eben gehörten Beitrages, Annika Brockschmidt, ist freie Journalistin und lebt in Berlin. Zeitgeschichte 2 2019. In dieser Audioausgabe hörten Sie folgende Beiträge: